es ward um frühe, um alle meine Mühe, mein Sorgen ist umsonst. Mein Sorgen ist umsonst, umsonst. Nichts ist es ward um frühe, alle meine Mühe, mein Sorgen ist umsonst, mein Sorgen, mein Sorgen ist umsonst, umsonst, mein Sorgen ist umsonst, mein Sorgen ist umsonst. Sonst nichts ist es spät und früh, um alle meine Mühe, mein Sorgen ist umsonst, umsonst. Mir mag's mit meinen Sachen nach sein,